Die chinesische Mauer. Bollwerk gegen Reiterhorden. Nördliches China, 200 vor Christus. Einem Donner gleich rollt das wilde Galopp tausender Pferde auf das Dorf zu und lässt den Boden unter den Füßen der chinesischen Bauern erzittern. In Todesangst fliehen die Menschen auf ihre Felder, um sich zu verstecken. Gerade erst haben sie die Ernte eingebracht. Reichlich ist sie ausgefallen, denn der fruchtbare Boden in dieser Gegend ist geradezu ideal für den Anbau von Getreide. Und jetzt das. Gleich werden die Barbaren aus der Steppe die Kornspeicher plündern. Die chinesischen Bauern führen ein hartes Leben. Die Winter starren vor Kälte, gewaltige Stürme fegen über die weiten Ebenen. Vor allem aber macht ihnen die ständige Angst vor Überfällen aus der Steppe zu schaffen, denn dort lebt das Reitervolk der Xiongnu. Diese Nomaden ziehen mit ihren Viehherden über das Grasland, ernähren sich von Fleisch und Käse, wohnen in Hütten aus Filz, kleiden sich in Leder und Felle. Alles, was sie sonst noch brauchen, Getreide, aber auch Kostbarkeiten wie Seide, rauben sie von den Chinesen. Für ein kulturell so hochstehendes Volk wie das chinesische sind die Xiongnu der Inbegriff von unbezähmbaren Barbaren. Doch die Nomaden aus der Steppe sind brillante Reiter und hervorragende Bogenschützen, denen die Chinesen mit Waffengewalt kaum beikommen können. Denn bis ihre Fußsoldaten zur Stelle sind, hat sich die schnelle und wendige Reiterei der Xiongnu längst wieder mit ihrer reichen Beute, eine Schneise der Verwüstung hinterlassend, in die Steppe zurückgezogen. Für Kaiser Qin Shi Huangdi, der von 221 bis 210 vor Christus über China herrscht, ist diese Situation unerträglich. Wie kann es sein, dass ungehobelte Barbaren China, dieses so mächtige und reiche Land, ungestraft heimsuchen können? Wie kann es sein, dass Reiterhorden aus der Steppe mit ihm, dem mächtigen Kaiser von China, Katz und Maus spielen? Keine Frage, dieser Mann wird unverzüglich zur Tat schreiten. Eiskalte Entschlossenheit zeichnet ihn aus, wenn es darum geht, seine ehrgeizigen Vorhaben zu verwirklichen. Wenig schmeichelhaft heißt es über ihn: Der Kaiser ist ein Mann mit einer vorspringenden Nase, großen Augen, der Brust eines Raubvogels und der Stimme eines Schakals. Er hat das Herz eines Tigers und wird jeden ohne zu zögern bei lebendigem Leibe fressen. In weniger als einem Jahrzehnt hat Qin Shi Huangdi, ursprünglich König des chinesischen Teilstaates Qin, ganz China unterworfen und dem mehr als 250 Jahre dauernden Zeitalter der streitenden Reiche ein Ende gesetzt. Seit seinem endgültigen Sieg im Jahr 221 vor Christus nennen ihn alle voller Ehrfurcht nur noch bei seinem Ehrentitel: Erster göttlich erhabener Kaiser. Mit eiserner Faust regiert Qin Shi Huangdi seither das Land. Die Waffen seiner Gegner lässt er in die Hauptstadt Xianyang bringen und dort einschmelzen. Nur noch die kaiserlichen Soldaten sollen fortan Waffen tragen. Das gemeine Volk ächzt unter der Steuerlast und den Frondiensten. 120.000 Adlige und einflussreiche Familien müssen nach seinem Sieg zwangsweise in die Hauptstadt umsiedeln, denn unter der ständigen Beobachtung des Kaisers werden diese erst gar keine Putschpläne schmieden, so sein Kalkül. Qin Shi Huangdi schafft einen straff organisierten Zentralstaat, verwaltet von ihm treu ergebenen Beamten. Münzen, Maße und Gewichte werden vereinheitlicht, die chinesische Schrift vereinfacht. Ein Werkzeug seiner Beamten sollen die Schriftzeichen ab jetzt sein, nicht mehr eine traditionelle spirituelle Übung. Genauso bricht der erste Kaiser mit den traditionellen Lehren des Konfuzius, die etwa fordern, dass ein Herrscher durch Sittlichkeit und Weisheit überzeugen müsse. Mit der ihm eigenen finsteren Entschlossenheit lässt er öffentlich Bücher mit den Ideen des großen chinesischen Vordenkers verbrennen und mehr als 400 Gelehrte hinrichten. Doch was soll Qin Shi Huangdi, dieser im Inneren so skrupellose Herrscher, gegen die Xiongnu unternehmen? Präventivschläge würden aufgrund der Beweglichkeit der Reiterhorden ins Leere laufen. Der Aufbau friedlicher Beziehungen scheint aufwendig und eine Zumutung für die chinesische Selbstachtung. Was in des Kaisers Augen bleibt, ist die Errichtung eines Bollwerks, so mächtig, dass es die Eindringlinge aufzuhalten vermag. Eine gewaltige Mauer zum Schutz der Nordgrenze Chinas, vom Chinesischen Meer im Osten über zerklüftete Bergregionen bis zu den weiten Ebenen im Westen. Einige Teilstücke existieren bereits, da auch zu Zeiten der streitenden Reiche einzelne Herrscher versucht haben, ihre Territorien durch Mauern zu schützen. Qin Shi Huangdi lässt diese verbinden und ausbauen, zur größten Verteidigungsanlage, die die Welt bis dahin gesehen hat. 5000 Kilometer lang, in ihrem Lauf 2000 Höhenmeter überwindend. Sie wird als die erste chinesische Mauer oder große Mauer in die Geschichte eingehen. Als Baumaterial dient, was vor Ort zu finden ist. Im Gebirge, wo sich die Mauer über steil abfallende Bergkämme und enge Täler windet, schichten die Erbauer Felsblöcke aufeinander. In der fruchtbaren Lössebene erhebt sich ein Wall aus gestampftem Lehm bis zu 7 Meter hoch und 5 Meter breit aus der flachen Landschaft. In eine Verschalung aus Holzbrettern schütten die Arbeiter Erde, teilweise zur besseren Stabilität mit Zweigen und Weiden vermischt. Die Schüttung wird dann so fest getrampelt, wie es nur geht, Schicht für Schicht. Und jedes Mal wächst die Lehmmauer 10 Zentimeter in die Höhe. Hunderttausende von Menschen arbeiten an der Mauer. Kaum einer ist freiwillig da. Ein allgemeiner Arbeitsdienst verpflichtet jeden Mann, für ein paar Monate seinen Beitrag zur Errichtung der Mauer zu leisten. Und da ist vor allem das Heer von Zwangsarbeitern, die teilweise aufgrund kleinster Vergehen und Steuerschulden zu jahrelangen Frondiensten verurteilt sind. Zehntausende lassen ihr Leben. Bei Unfällen, aufgrund von Krankheiten oder sie sterben schlichtweg an Erschöpfung. Statt sie würdig zu bestatten, so heißt es, seien die Leichen einfach in die Verschalung geworfen und mit dem Erdreich festgetrampelt worden. Aus der Sicht des Kaisers haben sich all die Mühen gelohnt. Der von Wachtürmen und Kasernen verstärkte Verteidigungswall stellt für die Xiongnu ein echtes Hindernis dar. Die Überfälle kommen zum Erliegen. China ist fürs Erste vor Überfällen aus der Steppe gefeit. Dankbarkeit ernte Qin Shi Huangdi, der erste Kaiser und einiger Chinas, von seinen Untertanen hierfür nicht. Im Gegenteil. Für die Menschen ist er ein Tyrann, so schlimm man sich ihn nur vorstellen kann. 2 Millionen Menschen haben unter seiner Herrschaft vor allem für die Verwirklichung seiner Bauprojekte ihr Leben lassen müssen. So geht ein Seufzer der Erleichterung durch das Volk, als Qin Shi Huangdi im Alter von 50 Jahren stirbt. Für eine standesgemäße Beisetzung hat der erste Kaiser höchstpersönlich gesorgt und ein Mausoleum von gewaltigen Ausmaßen errichten lassen. Dort steht eine Armee von mehr als 7000 Soldaten an seiner Seite. Ihre Mienen sind unbewegt, ihre Blicke drohend. Ihre Gesichtszüge verraten, dass sie aus allen Teilen des Reiches stammen. Die Welt hat eine Armee wie diese noch nicht gesehen. Denn sie ist aus Ton. Es ist die legendäre Terrakotta-Armee, die die Macht des ersten Kaisers auf ewig demonstrieren soll. Nur 3 Jahre kann sich der Sohn Qin Shi Huangdis auf dem Thron halten, dann wird er vom Zorn des Volkes hinweggefegt. Zum Führer der Aufständischen schwingt sich ein kleiner Beamter auf, der schließlich den Machtkampf für sich entscheiden kann. Als Gao Zhu besteigt er den Thron und begründet die Dynastie der Han, die für die nächsten 400 Jahre die Kaiser stellen wird. Gao Zhu ist fürs Erste damit beschäftigt, seine Macht im Inneren zu sichern. Die vom ersten Kaiser errichtete große Mauer verliert schnell ihre abschreckende Wirkung. Die meisten Soldaten sind abgezogen, viele Wachtürme unbesetzt. Ausbesserungsarbeiten finden nicht statt. So lassen Wind und Wetter bald Teile des Bauwerks einstürzen. Dabei ist die Gefahr aus der Steppe so groß wie nie. Denn dort ist es dem obersten Stammesführer, Shan Yu genannt, gelungen, die einzelnen Stämme der Xiongnu zu einer China militärisch mindestens ebenbürtigen Konföderation zusammenzuschweißen. Einer der chinesischen Soldaten, die noch Dienst an der Mauer tun, berichtet: »Ich habe die Bedrohung noch nie so nah gespürt. Gestern habe ich auf dem Bergkamm die Silhouetten dieser waffenstarrenden, in Häute gekleideten Männer gesehen. Auf ihre Pferde geschmiedet, als ob sie Ungeheuer seien, waren sie schrecklich anzusehen. Die Xiongnu haben völlig richtig erkannt, dass China durch die inneren Machtkämpfe geschwächt ist. Und so fallen die Steppenkrieger in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus immer wieder, manchmal sogar mit 100.000 oder mehr bis an die Zähne bewaffneten Reitern in China ein. Nicht nur die Bevölkerung in den nördlichen Provinzen ist den Angriffen nahezu schutzlos ausgeliefert. Sogar bis in die Nähe der Hauptstadt Xiangyang dringen die Reiterhorden vor und bedrohen die 500.000 Menschen zählende Metropole. Nachdem die ersten Kaiser der Han-Dynastie eine Reihe von empfindlichen Niederlagen gegen die Xiongnu erlitten haben, ziehen sie ihre Armeen weit hinter die Mauer zurück. An die Stelle einer Politik der militärischen Stärke tritt nun der Versuch, friedliche und freundschaftliche Beziehungen herzustellen, koste es, was es wolle, und es kostet eine Menge. Denn nur mit teuren Geschenken lassen sich die gefürchteten Barbaren besänftigen. Wagenladungen voll kostbarer Seide, Silber, Wein, Getreide und edlem Schmuck verlassen in regelmäßigen Abständen die Hauptstadt in Richtung Norden. Ja, sogar chinesische Prinzessinnen fordern die Anführer der Xiongnu als Frauen für sich. Die Chinesen reden sich diese Geiselverschickung als Heirat im Dienste friedlicher Beziehungen schön. Erst mit Kaiser Wu Ti, der im Jahre 140 vor Christus den Thron besteigt, ändern sich die Zeiten wieder. 16 Jahre ist er erst alt, mehr als ein halbes Jahrhundert wird er über China herrschen. Bald steht für ihn fest, dass die auf Beschwichtigung ausgelegte Politik seiner Vorgänger keine Lösung darstellt, sondern das eigentliche Problem ist. Er setzt nun auf eine Politik der Expansion und auf militärische Stärke. Während seiner Regierungszeit verschiebt er die Grenzen des Reiches in alle Himmelsrichtungen. Nach Süden bis nach Vietnam, nach Osten bis nach Korea, nach Westen weit in die Wüste Gobi hinein und nach Norden bis in die Mandschurei. Seine wichtigste Aufgabe ist zunächst, die Xiongnu in ihre Schranken zu verweisen. Dabei bedient er sich mehrerer Taktiken. Zum einen versucht er, mit wachsendem Erfolg, Nachbarvölker für Bündnisse gegen die Steppenbewohner zu gewinnen. Gleichzeitig gelingt es den Chinesen mit List und Tücke, Zwietracht unter den Stämmen der Xiongnu zu säen. Schnelle Angriffe einer inzwischen schlagkräftigen chinesischen Kavallerie tragen den Krieg in die Steppe unter die Nomaden und ihre Familien. Das eroberte Terrain soll abermals eine gewaltige Mauer sichern. Unter Wu Ti entsteht ein Bollwerk, das noch größer, gewaltiger und mit mehr als 7000 Kilometern noch länger ist als die Mauer Qinshiwangdis ein Jahrhundert zuvor. Nachdem die Gefahr durch die Xiongnu größtenteils gebannt ist, wendet sich Kaiser Wu Ti anderen Unternehmungen zu. Einige Expeditionen der Chinesen machen sich weit nach Westen auf, erreichen etwa das Pamirgebirge und treffen auf ihnen fremde indogermanische oder arabische Volksstämme. Wu Ti hat kein Interesse daran, diese Völker zu unterwerfen und ins chinesische Reich einzugliedern. Es reicht ihm, wenn diese nicht mit den Xiongnu paktieren. Was bleibt, sind neue Handelsbeziehungen, und auch die legendäre Seidenstraße hat in jener Zeit ihren Ursprung. Um den Karawanen Schutz zu bieten, wird die Mauer nach Westen hin bis tief in die Wüste Gobi hinein verlängert. Der Bau in der Wüste stellt eine besondere Herausforderung dar. Doch auch diese meistern die chinesischen Erbauer. Ein Gemisch aus Sand und Kies, von Zweigen und Weiden durchzogen, mit Wasser vermengt, in der glühenden Sonne gebacken, lässt auch hier einen mächtigen Wall emporwachsen. Die große Mauer des Wu Ti erfüllt aber auch noch eine andere wichtige Aufgabe, nämlich als unschlagbares Kommunikationssystem. Je nach Beschaffenheit des Geländes sind in Abständen von einigen hundert Metern bis zu einigen Kilometern Wachtürme errichtet, die mit Rauch- und Feuerzeichen untereinander kommunizieren. Nach einem festgelegten Code können sogar Anzahl und Entfernung der Angreifer gemeldet werden. So lassen sich Informationen innerhalb eines Tages hunderte Kilometer weitergeben. So schnell vermag kein Bote zu Pferde, Nachrichten zu übermitteln. Was die Regierung seines Großreichs angeht, baut Kaiser Wu Ti, wie seine Vorgänger, auf einen zentralisierten Beamtenstaat. Und doch führt er eine Neuerung ein, die über Jahrtausende Bestand haben wird. Er macht den Konfuzianismus zur Staatsreligion, indem er seine zukünftigen Beamten darin unterweisen und prüfen lässt. Der Weg zum höheren Beamten, zum Mandarin, führt fortan über ein allgemeines Examen. Die Leistung entscheidet, wer den Aufstieg von lokalen Posten über die Provinzregierungen bis an den Hof des Kaisers schafft. 14 Inspektoren reisen im Auftrag von Wu Ti durch das Land, um sich ein Bild von der Lage in den rund 40 Provinzen zu machen. Es sind Männer, die das absolute Vertrauen des Kaisers genießen und ihm oft genug sehr ähnlich sind, harsch, fordernd und unnachsichtig. Sie versorgen den Herrscher mit ungefilterten Informationen. Wie effektiv funktioniert die Verwaltung? Gibt es Fälle von Korruption? Wie denkt das Volk über den Kaiser? Eine so straff organisierte Verwaltung liefert ein gutes Bild der Gesellschaft zur Zeit der Han-Kaiser. Mindestens 60 Millionen Einwohner hat das China des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, wie Unterlagen einer Volkszählung zeigen. Steuerlisten belegen, dass sich die Gesellschaft immer weiter auseinanderentwickelt. Auf der einen Seite mittellose Landarbeiter, auf der anderen Seite Großgrundbesitzer, Händler, aber auch Beamte, die große Vermögen anhäufen. Die Staatskasse hingegen blutet immer mehr aus. Die Kriege und Expeditionen Wu Tis verschlingen Unsummen. Der Unterhalt der großen Mauer ist eine dauerhafte Belastung und auch die mehr als 130.000 Beamten wollen versorgt sein. Daher sieht sich auch Wu Ti gezwungen, an der Steuerschraube zu drehen, sodass die kaiserlichen Inspektoren gegen Ende seiner Regierungszeit eine wachsende Unzufriedenheit im Volk an den kaiserlichen Palast in Xiangyang melden. Am Ende jedoch bleibt die Erinnerung an einen großen Kaiser, der ein halbes Jahrhundert chinesischer Geschichte selbst gestaltet hat und mehr noch das China der folgenden zwei Jahrtausende prägen wird, etwa durch die Erhebung des Konfuzianismus zur Staatsreligion und die Reform des Beamtenapparats. Wenn die große Mauer eine Demarkationslinie zwischen zwei völlig verschiedenen Kulturen sein sollte, zwischen sesshaften Bauern und mit ihren Herden umherziehenden Nomaden, dann hat sie ihr Ziel verfehlt. Denn die Trennung der Zivilisierten von der barbarischen Welt durch eine Mauer kann immer nur ein kurzfristiger Notbehelf sein, keinesfalls aber eine Dauerlösung. Am Ende unterwerfen sich Teile der Xiongnu dem chinesischen Kaiser, werden sesshaft und vermischen sich schließlich mit der chinesischen Bevölkerung. Andere Stämme der Xiongnu ziehen sich in die innerasiatische Steppe zurück, wo sie keine Bedrohung mehr für die Chinesen darstellen. Ihre Nachfahren, die Hunnen, versetzen im 4. Jahrhundert nach Christus Europa in Angst und Schrecken. Und auch für die chinesische Geschichte gilt: dauerhaft in Schach halten lassen sich die Völker der Steppe letztlich nie. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München.